1. Hornun, Jacob, mein Diener, und Israel, den ich auserwählt habe. 2. So spricht der Herr, der dich erschaffen und wohngeburten geformt hat und dir stets beistet, sei unbesorgt, mein Diener Jacob, und du, Jeshurun, den ich auserwählt habe. 3. Den ich werde Wasser auf Durstigen Bake auf Trockens Land jessen, ebenso werd ich meinen Geist über den Nachkommen und meinen Siegen über den Sprosslingors gießen. 4. De Dirch werden sie gras wischen wassen und weiden und wasserbacken gedeihen. 5. Eine Word bekennen, ich gehor dem Hernen, ein anderer Word den Namen Jacobseren, und wieder ein anderer Word sich mit der Aufschrift dem Herrn gehorig kennzeichnen und den Namen Israel nehmen. 6. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Hirscheren, ich bin der Erster und der Letzt, und außer mir existiert kein anderer Gott. 7. Wer ist mir ebenbürtig? Es soll vortreten, es verkunden und mir darlegen. Wer hat euch in der Vergangenheit zukünftiger Eines mitgeteilt und euch offenbart, was geschehen word? 8. Erschreckt nicht und seid nicht ängstlich. Habe ich es euch nicht schon lange mitgeteilt und offenbart? Seid mein Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen anderen Felsen, ich ken keinen. 9. Al, die Gottesbilder herstellen, sind bedeutungslos, und ihr veriten Objekt sind nutzlos, ihr eigenen Anhänger sehen und verstehen nichts, so dass sie beschämt werden. 10. Wer hat einen Gott geformt oder ein Gottesbild gegossen, das keinerlei Nutzen hat? 11. Wahrlich, all ihr Anhänger werden beschämt werden, und die Künstler selbst sind nur Menschen. Wenn sie sich versammeln und sich aufstellen, werden sie sitten und insgesamt in Schande geraten. 12. Du Eisenschmied schaft einen Meißel, bearbeitet das Metall mit glühenden Kohlen und formt es mit Hammern, mit seinem kraftigen Arm stellt es her. De behungert bis kraftlos word, und trinkt kein Wasser, so dass erschöpft ist. 13. Der Holzschnitzer spannt einschne, zeichnet mit einem Reisstift, bearbeitet es mit Schnitzmessen und markiert es mit einem Zirkel. Schließlich fertigt es in der Gestalt eins Manes, nach dem Vorbild eins Menschen, damit es in einem Haus aufgestellt werden kann. 14. Fault zeden für sich, nimmt ein Steineichen ein each, die unter den Bäumen des Walds wachsen last. A flantein larch, die der Regen groß sieht. 15. Dieses Holz dient den Menschen als Brennmaterial. A nimmt divon, warnt sich, zundet es an unbacked brot. Doch aus einem Teil davon fertigt auch einen Gott, ein Gottesbild, wo dem sich niederwerft und niet. 16. Die ein Hafte des Holzes verbrennt über der anderen Hafte brat a Fleisch, ist den braten und sattigt sich. Debi warnt a sich und sagt, ah, mir ist warm geworden, ich spür das Feuer. 17. Ausdem rest des Holzes aber markt auf einen Gott, ein Gottesbild für sich. Dava niet werft sich nieder und betet zu ihm mit den Worten, rett mich, denn du bist mein Gott. 18. Sie verstehen und erkennen es nicht, denn ihr Augen sind verklebt, so dass sie nicht sehen können, und der Verstand ist getrübt, so dass sie nicht begreifen. 19. Niemand bedenkt oder besitzt die Einsichten den Verstand, im sich zu sagen, ich habe die ein Hafte Devon verbrannt, brot über den Kollen gebacken, Fleisch gebraten und gegessen. Sollte ich nun den Rest Devon zu einem Gottesbild machen und vor einem Holzklotz nehmen. 20. Wer sich an Osche klammert, dessen Betrogenes Haus hat in Verfurt, so dass sein Leben nicht rettet und sich nicht fragt, holte ich mich nicht an ein Torschung. 21. Erinnere dich daran, Jacob, und du, Israel, dass du mein Diener bist. Ich habe dich geformt, falls mein Diener gehorst du mir. Israel, verges mich nicht. 22. Ich losch den Übertretungen wie ein Wolken den Sunden wie ein Gewoke aus Kerry zu mir Zurück, den ich habe dich erlost. 23. Jubelt, Himmel, den der Herr hat es vollbracht. Georgt, tiefsten Erdengrund. Brecht. in Jubelgeschrei aus, Berge, du Wald und Elborn darin, denn der Herr hat Jacob erlost und verherrlicht sich in Israel. 24. So spricht der Herr, den Erloser, der dich von Geburten geformt hat, ich, der Herr, bin es, der als erschafft, der den Himmel ganz all ein ausbreitet und die Erde ausdehnt. Wer stand mir dabieser Seat? 25. Mark die Zeichen der Schwarze Zunichte und stellt Warsager als Naren dar. Zwingt die Weisen zum Rucksack und entlarvt Wissen als Torheit. 26. O last das wird seine Diener in Erfeling gehen und fert aus, was sein Boten verkündigen. Spricht über Jerusalem, es soll wieder bewohnt werden, und über die Stadt Judas, es ie sollen wieder aufgebaut werden, und ihr Ruinen wird ich wieder herstellen. 27. Befehlt der Wassertief, Versiege, und sagt, den Strom wird ich trocken liegen. 28. Sagt über Kairos, ist mein Hurt, und all mein Absichten wird ausführen. Spricht über Jerusalem, es soll aufgebaut werden, und über den Tempel, es soll neu gegründet werden.